Den Meldungen der südkoreanischen Massenmedien wie News 1 zufolge hielten die Bewohner des Kreises Songju vom Bezirk Notgyongsang, die Bürger- und Gesellschaftsorganisationen und die Religiösen am 13. Juli eine Kundgebung ab, in Zusammenhang damit, dass das südkoreanische Verteidigungsministerium vor einem Jahr diesen Kreis zum Standort vom US-amerikanischen Raketenabwehrsystem THAAD bestimmt hatte. Die Teilnehmer der Kundgebung verwiesen auf die Gefährlichkeit der THAAD-Stationierung und äußerten den Willen dazu, den Kampf für dessen Abzug noch energischer zu entfalten. An demselben Tag fanden auch an anderen Orten mehrere Veranstaltungen wie Seminare und Kundgebungen der Bürger- und Gesellschaftsorganisationen und Persönlichkeiten verschiedener Kreise gegen die widerrechtliche und einseitige THAAD-Stationierung durch die USA und die südkoreanischen Behörden statt.